Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labertin. Mit mir am Mikrofon, denn wir sind zu zweit. Ich bin aus der Serie, aber hier kommt das Zeilenende. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge seit 3 Jahren, wo ich was vorbereitet habe und auch noch die Moderation übernehmen muss. Du hast schon mal was vorbereitet in dieser Staffel. Ich habe schon mal was vorbereitet, aber musste ich nicht moderieren. Ja. Es ist ja normalerweise, ich kann mich ja immer darauf rausreden, dass wir hier ein Gespräch führen und ich dann zwar so Themen und so Bruchstücke mit reinnehme, aber wir haben sogar die Premiere, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es dürfte eines der ersten Male sein, dass wir hier ein Quiz machen. Und ich der Quizmaster bin. Wir hatten das, glaube ich, einmal bislang, da ging es um Serien und ob die mehr oder weniger als 5 Staffeln hatten. Stimmt, genau. Das war aber auch eine spontane Idee, dass wir das jetzt als Folge machen und ich habe dann einfach ChatGPT angeschmissen gehabt. Ja. Diesmal habe ich nicht ChatGPT angeschmissen, weil ich ChatGPT zugetraut hätte, mir irgendeine Scheiße zu erfinden, sondern ich habe ganz altmodisch Begriffe in Google reingehackt. Schnuffelpuff ist kein Laden für prostituierte Hunde. Genau. Also, genau. Denn die Älteren unter euch erinnern sich bestimmt, dass wir vor einiger Zeit über das Thema Duolingo und Sprachen gesprochen haben und über schöne deutsche Wörter auch. Und die besonders Alten unter uns erinnern sich darüber, dass früher gerne Listicles geschrieben worden sind, so nach dem Motto, diese Wörter gibt es nur in dieser einen Sprache und das bedeuten sie. Und genau. Diese Listicles sind immer noch in diesem Internet. Man mag es kaum glauben. Ja, das Schöne ist, diese Liste, ich habe ja extra mich jetzt nicht vorbereitet, weil diese Liste gab es ja vor Jahr und Tag. Alleine über japanische Wörter kannst du da ja Blogartikel noch und nöcher schreiben. Die Bloggeria hat da unter Garantie auch massiv viele Artikel drüber geschrieben. Genau. Wie viele japanische Wörter es doch gibt für nackt im Regen traurig sein, dass das Sushi alle ist. Genau, das ist richtig. Ich kann mit einigermaßen gutem Gewissen behaupten, ohne MuttersprachlerInnen zu diesen Sprachen konsultiert zu haben, dass es all diese Wörter, die ich nachher aussprechen werde, tatsächlich gibt, weil das findet man in verschiedenen Listen. Andererseits sind die Listen alle eh nur voneinander abgeschrieben, also was soll's. Aber ich bin ja auch nicht zu journalistischer Sorgfalt verpflichtet. Ich bin ja kein Zeitjournalist. Übrigens ganz kurz für alle, die es wissen wollten, das japanische Wort für traurig durch den Regen wandeln, weil das Sushi alle ist, ist Flumsch. Flumsch. Flumsch. Flumsch. Sehr schön. Flumsch. Flumsch. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht. Zwischen den M und dem STH ist nichts mehr. Also da ist kein Flump oder sonst irgendwas, sondern wirklich Flumsch. Ich bin Rheinländer, ich kann kein MSCH hintereinander aussprechen, ohne da ein P oder ein T reinzumachen. Flumsch. Flumsch. Flumsch. Flumsch. Ja, Flumsch. Jetzt wirst du langsam so weich wie ein Sachse und machst da ein B rein. Flumsch. Nein. Aber immerhin Flumsch. Nein. Nein, so läuft das nicht. Das läuft nämlich folgendermaßen. Diese Folge wird übrigens heißen Flumsch. Das ist in Ordnung. Mit P oder mit T zwischen dem Msch? Nüscht. Nüscht zwischen. Nüscht. Das ist ja... Flumsch. Ja. Nüscht. Ja, diese Folge heißt Flumnisch. Herr im Himmel, warum habe ich mir eigentlich die Mühe gemacht, bei jedem einzelnen Wort zu googeln, wie man das ausspricht? Naja, Flumsch. Gut, also ich habe 13 verschiedene Wörter aus verschiedenen Sprachen mitgebracht. Okay. Und ich dachte mir, dass es... stelle gerade fest, dass ich es irgendwie, dass mein Punktesystem nicht so viel Sinn ergibt, aber wir schauen einfach mal, wie viele Punkte du machen wirst. Also es gibt auf jeden Fall einen Punkt, wenn du die Sprache errätst und es gibt einen Punkt, wenn du die Sprache errätst und es gibt zwei Punkte, wenn du auf Anhieb die Bedeutung triffst. Und wenn du absolut gar keine Ahnung hast, dann habe ich dir noch ein A, B oder C mitgebracht. Ah ja, okay. Ne? Dann gibt's dann, wenn du es mit A, B oder C rätst, dann gibt's nur einen Punkt halt. Aber so ist das Leben. Das heißt maximal 39 Punkte und gibt nichts zu gewinnen. Ich kann auch nicht sagen, ob du besonders gut oder besonders schlecht abgeschnitten hast, aber ich dachte mir, hier ohne Punkte kann ich das nicht machen. Bist du bereit? Okay, also 26 sollte der Anspruch sein, 13 sollte der Anspruch sein. Also zumindest bei A, B oder C ist am Ende Wissen. Genau, da richtig raten und eventuell, wenn du verkackst, kannst du ja, wenn du dann zur Abwechslung auch mal die Sprache richtig rätst, eventuell Punkte haben. Okay, also 13 ist zumindest mal okay. Ja, genau. Bist du bereit? Na klar, schlimm. Gut. Das Wort ist Jökotter. Jökotter. Ich würde jetzt einfach mal das Ganze in das Skandinavische schieben. Jökotter. Ja, komm, weißt du was, dann lass uns doch einfach mal gar nicht großartig Rätsel raten, sondern das ist Finnisch. Das ist nicht Finnisch. Ja, dann ist es Isländisch oder Norwegisch. Nein, es ist auch nicht Isländisch oder Norwegisch. Ja gut, dann hau raus. Es ist Schwedisch. Ja. Schön. Schön, ne? Hast du eine Ahnung, was Jökotter heißen könnte? Jökotter. Jökotter. Also ohne irgendwas da hinten, nur A am Ende. Ah, Jökotter. Jökotter. Das heißt, wir reden jetzt aber schon davon, dass es immer solche Begrifflichkeiten sind, die mehr beschreiben als nur, dass man übersetzt, Hundekuchen. Also, ja, es sind sehr spezifische Wörter. Okay, Jökotter. Jökotter. Das heißt, den Lachs in der Schwiegertochter versenken. Es ist irgendwas Pornöses. Ich habe keine Ahnung. Okay, also das ist falsch. Dann biete ich dir jetzt A, B oder C an. Und zwar ist es entweder Antwort A, meint Jökotter einen Ausflug in die Natur am frühen Morgen, um den Ruf des Kuckucks zu hören. Oder meint es B, das beruhigende Gefühl, das beim Beobachten von Bibern entsteht. Oder meint das schwedische Wort Jökotter die Runzeln über der Nase, wenn man etwas Unangenehmes riecht. Jökotter. Also wenn man es vom Lautmalerischen her nimmt, dann wäre es wahrscheinlich das Letzte, weil oder also von der weil wenn du sagst Jökotter, dann ist es so Jökotter. Ja, ich nehme das Dritte. Du nimmst die Runzeln. Nein, es ist der Ausflug in die Natur am frühen Morgen, um den Ruf des Kuckucks zu hören. Ja, ich weiß nicht, warum man dafür ein eigenes Wort braucht, aber das wäre mal ein Thema für eine eigene Folge. Okay, ja. Schön. Ja. Der nächste Begriff ist Sobremesa. Sobremesa. Mhm. Sobremesa, das kommt aus dem Spanischen. Mhm. Okay. Das ist dein erster Punkt. Jibbi. Also, und was heißt das denn? Sobremesa. Das wird wahrscheinlich irgendwas. Sobremesa. Das ist das Gefühl, das du hast, wenn du beim Tapas-Bestellen überfordert bist. Ich wette, dafür gibt es ein eigenes deutsches Wort. Schlumsch. Schlumsch, genau. Aber das ist nicht die Bedeutung von Sobremesa. Bedeutet Sobremesa A, das Füttern des Haustiers am Tisch, oder B, nach dem Essen sitzen zu bleiben, um sich weiter zu unterhalten, oder bedeutet das spanische Wort Sobremesa ein Verdauungsnickerchen, bei dem der Kopf auf den Tisch gelegt wird? Ja, also Mesa ist ja im Spanischen der Tisch. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen bei den drei Vorschlägen. Sopremesa, dann ist es das Pennen auf dem Tisch. Das ist leider falsch. Es bezeichnet den Vorgang, dass man nach dem Essen noch sitzen bleibt, um sich weiter zu unterhalten. Also über das Essen hinaus quasi heißt es dann. Offenbar, ja. Ah, ja. Über das Essen hinaus am Tisch bleiben. Ja, Sopremesa. Ja, okay. Ja, genau. Also es ist ein Wort, also da, das natürlich gibt es da im Deutschen kein Wort für, weil in einer deutschen Familie schweigt man sich ja normalerweise nach dem dritten Bissen schon an und schweigt dann bis zum Ende vom Tatort weiter. Nee, im Deutschen nennt man das, was nach dem Essen passiert, einfach Kartenspielen. Im klassischen deutschen Haushalt wird da Karten gespielt oder ein Sonett aufgelegt. Sabine, lege bitte das Sonett auf. Das Schöne von letzter Woche, das wir da schon gehört haben. Lege es bitte auf, damit Luise es auch mal hören kann. Lass uns hier am Tisch verweilen und das dem Sonett lauschen. Du hast in letzter Zeit, glaube ich, zu viel Zeit mit Tino Schruppalla verbracht, dass du so auf Gedichte aus bist. Nun gut. Wenden wir uns anderen Gefilden zu. Das nächste Wort, das ich dir mitgebracht habe, heißt Abiocco. Abiocco. Abiocco. Das ist aus dem Italienischen. Sì, per favore. Sì, sì, sì. Sì, mangiare. Abiocco. Biocco, biocco. Abiocco. Also von etwas her weg. Also weg? Oder raus? Abiocco. Ja, was heißt das? Das ist das Minderwertigkeitsgefühl der Italiener, wenn sie rausfinden, dass ihre gesamte Kulturgeschichte, was Küche angeht, eigentlich nur erfunden ist. Das wäre sehr traurig, wenn es das heißen würde. Zum Glück ist das falsch. Heißt Abiocco. Meint Abiocco das Zungenschnalzen, wenn man eine hübsche Frau sieht? Oder meint es B, die zufriedene Schläfrigkeit nach dem Mittagessen? Oder meint das italienische Wort Abiocco das Tragen von Sonnenbrillen in geschlossenen Räumen? C. Schade. Wir bleiben bei, leider heißt es das nicht, wobei ich finde, dafür bräuchte es auch ein eigenes Wort. Wir sind beim Mittagessen geblieben. Das ist die zufriedene Schläfrigkeit nach dem Mittagessen. Abiocco. Abiocco. Und das hat irgendwie vom Wortstamm her steckt da irgendwie Suppe drin, glaube ich. Ah. Aber ich spreche ja zum Glück kein Italienisch, deshalb muss ich das Wort auch nicht kennen. Die nächste Sprache spreche ich auch nicht. Das war eine gewisse Herausforderung, herauszufinden, wie man das richtig ausspricht. Aber es wird Glück auf dich ausgesprochen. Glück auf dich. Glück auf dich. Glück auf dich. Glück auf dich. Das ist Ungarisch. Das ist leider falsch. Was? Das ist nicht Ungarisch? Nein, das ist tatsächlich Isländisch. Ja, aber Moment mal, Glück auf dich ist das ungarische Wort für das, die Fröhlichkeit, die du empfindest, wenn Viktor Orban eine Kugel im Kopf hat. Nein, das steht hier nicht. Hier steht, dass das Isländisch ist. Das ist mir scheißegal, was das auf Ungarisch heißt. In meinem Fall ist das hier Isländisch. Ja, Isländisch, Finnisch, Suaheli und Ungarisch sind doch verwandt. Ja, das stimmt. Aber du musst, also wie gesagt, es ist leider nicht das ungarische Wort über die Freude darüber, dass Viktor Orban eine Kugel im Kopf hat. Du musst jetzt leider herausfinden, was Viktor Orban mit dem Isländischen zu tun hat. Okay, Glück auf dich. Ich wird's ganz anders ausgesprochen. Deswegen habe ich es nicht erraten. Glück auf dich ist das Gefühl, das du hast, wenn in einem Jahr zum zweiten Mal der Vulkan ausbricht und du gerade keinen Urlaub mehr hast, um diesem Spektakel zuzuschauen. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr häufig gebrauchtes Wort, das man im Isländischen ganz gut gebrauchen kann, bedeutet es aber leider nicht. Aber ich habe dir auch diesmal drei Antwortmöglichkeiten mitgebracht. C. Nein. Also. Ey, also ich habe nicht ChatGPT gebeten, mir hier Fake-Vorschläge zu machen. Ich habe mir die alle selber aus dem Arsch gezogen. Also, ja, hau raus. Ist es bedeutet Glück auf Edisch. Das ferne Grollen des Gewitterdonners, das das echte Gewitter ankündigt. Beschreibt es B, die kleinen oben schwimmenden Kakaoinseln, wenn man zu viel Kakaopulver benutzt? Oder beschreibt das isländische Wort Glück auf Edisch schlechtes Wetter, das man durchs Fenster dennoch genießen kann? C. Das ist richtig. Damit hast du 3 Punkte. Ich meine, ja. Island hat ja auch viel schlechtes Wetter zu bieten. Ja, aber das kann man ja tatsächlich, das muss man ja tatsächlich sagen, wenn du so mit Fernblick unterwegs bist, also auf einer Insel und die Möglichkeit hast, fernblickmäßig schlechtes Wetter zu sehen, ist es gar nicht so schlecht. Also da hast du ja dann quasi tatsächlich eine schöne Grafiktapete vorm Fenster. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Das nächste Wort, das ich dir mitgebracht habe, ist das Wort Setsene. Setsene? Setsene. Setsene? Ich würde das jetzt mal ganz frech ins Japanische schieben. Damit hast du einen Punkt erreicht und natürlich gibt es ein obligatorisches japanisches Wort in diesem Quiz. Setsene. Das ist ein Begriff, der dafür steht, wenn du extrem traurig bist, dass das Sushi alle ist und es nicht regnet. Ja. Also du kannst da noch nicht mal traurig durch den Regen gehen, also Flumsch. Mhm. Flumsch ist nicht möglich, dann heißt Setsene. Ja, aber nein. ist es A, beschreibt Setsune das schmerzliche Wissen darüber, dass alles vergänglich ist? Oder beschreibt es B, ein Sofa, das komplett vollgestellt ist mit kleinen Stofftieren? Oder beschreibt das japanische Wort Setsune das Kaufen von Büchern und das Stapeln dieser Bücher im Regal, ohne sie jemals zu lesen? Okay, also wir haben, ich schwanke zwischen A, was dem deutschen Weltschmerz so ein bisschen entspricht, und quasi dem japanischen Pile of Shame, ohne dass er Shame ist. Ich sag C. Es ist A. Ah! Ich kann dich an der Stelle aber tatsächlich beruhigen, weil es, wie du ja festgestellt hast, es gibt ja viele japanische Wörter. Für C gibt es auch ein japanisches Wort, das ich mir leider nicht notiert habe und da ist mir die Kreativität zwischendurch ausgegangen. Da habe ich das übernommen. Gut, ich möchte mich an dieser Stelle übrigens bei allen Menschen entschuldigen, die tatsächlich diese Sprachen sprechen, die ich hier versuche lautmalerisch wiederzugeben. Aber warte mal, Setsune schreibt man aber nicht Setsuna, oder? Setsunai. Ah! Warum sagst du denn nicht Setsune? Weil ich recherchiert habe, wie das ausgesprochen wird. Ja. Also ich habe mir wirklich bei jedem Wort die Mühe gemacht, dieses Glück Avidisch beispielsweise, das wird auch Glück Avidur ausgeschrieben, nur dass dieses D, dieses isländische D ist, wo noch so ein Strich durch ist und das irgendwie wie so ein D oder ein T oder TH ausgesprochen wird, je nachdem. Ich bin aber für jeden einzelnen Begriff, habe ich im Internet gesucht, ob es da Aussprachebeispiele gibt und die habe ich mir dann angehört. Okay, perfekt. Mehrfach. Ja, weil Setsuna ist ja auch irgendwie ein Name bei manchen. Das weiß ich nicht, aber dieses Mittel-U, das wird so ein bisschen, ist ein sehr kurzes E, das fast schon ins Ö übergeht. Na siehste. Okay, genau. Weiter. Genau, das nächste Wort ist Turtle. Turtle. Turtle. Mhm. Turtle klingt jetzt nach Englisch. Den Punkt gebe ich dir gerne. Es ist genau genommen schottisches Englisch. Turtle. Ja, aber es ist kein Gälisch. Es ist kein Gälisch, ja. Das ist richtig. Okay, dann ist es Englisch, okay. Ja. Also so wie, es gibt ja US-amerikanisches Englisch und es gibt britisches Englisch und so, und dementsprechend gibt es auch schottisches Englisch. Ja, und es gibt ja auch sicherlich McDonald Island und Heard Island Englisch. Ja, aber das ist da nur Fremdsprache, die sprechen normalerweise Pingonesisch. Okay, gut, Turtle. Turtle, mhm. Turtle, das ist... ein Begriff für dafür, dass du in deiner Wohnung Kuscheldecken und Sofabezüge und allem drum und dran in deinem Tartan hast. Also in deinem schottischen, also der Tartan ist ja klar. Mhm. Also nicht Tartan, diese Bahn, sondern Tartan ist ja dieses das schottische, dieses Karo-Muster. Und wenn du da quasi damit deine Wohnung auch dekoriert hast, mit Kuscheldecken und allem drum und dran. Okay, also ist quasi die schottische Variante von Hygge. Genau, Tartle. Ja, Hygge ist ja Bequemlichkeit. Ich hab übrigens noch einen anderen Begriff jetzt gelernt, der heißt, so und so Style, Hobo-Style. Nee, Bobo-Style. Boho-Style. Ja, davon habe ich auch schon gehört, das müsste ich aber nachschauen wieder. Ja, aber ja. Ich finde das Interessante ist, dass der Boho-Style umgedreht Hobo-Style, also obdachlosen Stil. Ja. Ja. Vom Boho-Style zum Hobo-Style. Ja, ich finde, dass über solche Stile sowieso viel zu viel Bohai gemacht wird, also von daher. Also ja, wir halten fest, dass das leider nicht die Bedeutung von Tartel war, aber vielleicht bedeutet Tartel ja das Trödeln beim Kuchenbacken. Es handelt sich da nämlich um ein Kofferwort aus dem Wort Turtle und dem Wort Tart. Mhm. Oder beschreibt es B, den Zeitraum zwischen deinem Verlangen nach einem weiteren Getränk und dem Servieren desselbigen. Oder beschreibt das schottische Wort Tartel den kurzen Moment des Zögerns, bis dir der Name deines Gegenübers einfällt. Oh, das ist gemein, weil das dritte klingt so charmant. Das zweite ist sehr klischeehaft, aber auf der anderen Seite, solche Wörter haben ja auch immer so einen Klischee-Effekt. Ich würde B sagen. Bist du sicher, dass es nicht das Kofferwort aus Turtle und Tart ist? Ja. Schade, da war ich sehr stolz drauf, dass mir das eingefallen ist. Aber es ist tatsächlich der kurze Moment des Zögerns, bis dir der Name deines Gegenübers einfällt. Ah. Ja, wir haben bislang 5 Punkte und da 6 wollen Spiele gehabt. Ja, ja. Da wollen wir nicht bei stehen bleiben. Deshalb gehen wir im Sauseschritt zum nächsten Wort über. Das da ist Retrouvai. Wie? Retrouvai. Retrouvai. Retrouvai. Retrouvai. Retrouvai. Ich rolle das eher wahrscheinlich zu stark, aber das ist mir egal. Retrouvai. Ja, das hätte ich jetzt witzigerweise nach Island oder nach Norwegen oder sowas. Retrouvai. Ich würde davon ausgehen, dass ich das R viel zu stark rolle. Okay. Retrouvai. Retrouvai. Retrouvai. Gut, ich kann es nicht zuordnen, dann ist es Ungarisch. Nein, es ist Französisch. Retrouvai? Retrouvai. Okay, ich muss mir echt gut bessere Kopfhörer besorgen oder so ein besseres Mikrofon. Oder beides. Retrouvai. Okay, Retrouvai. Also Travai ist ja arbeiten und Re ist zurück. Also Retrouvai dürfte wahrscheinlich das Wiederherstellen von Dingen, die von der guten alten Zeit sein. Hm. Nee. Aber bedeutet das Wort Retrouvai einen glücklichen Fund auf dem Flohmarkt und stammt aus dem belgischen Französisch? Oder beschreibt es B, wenn man einen Kinofilm ein zweites Mal im Kino anschaut? Oder beschreibt das französische Wort Retrouvai ein Wiedersehen nach langer Abwesenheit, in der man sich aus den Augen verloren hat? Ja, also Revue wäre ein Film nochmal schauen. Ich würde C sagen. Ein Wiedersehen nach langer Abwesenheit, in der man sich aus den Augen verloren hat, das ist richtig. Na wunderbar, da habe ich zumindest den Punkt. Enchanté. Übrigens, sehr, sehr schön, die Dame, die in Amerika Sprecherin des Präsidenten ist, hat auf die Aussage eines französischen Abgeordneten, der gesagt hat, na grundsätzlich könnten die Amerikaner ja die Freiheitsstatue wieder zurückgeben, sie repräsentieren das ja nicht mehr. Mhm. geäußert, na, die Franzosen können mal ganz schön die Schnauze halten. Also so hat sie es nicht gesagt, aber die Franzosen können mal gepflegt schweigen, denn ohne die Amerikaner würden sie Deutsch sprechen. Das eigentlich Interessante ist, was man dieser Dame vielleicht auch hätte verraten sollen, wäre, dass ohne französische Waffen und ohne französische Soldaten wären die Amerikaner noch immer 13 fucking Kolonien. Meinst du, das Staatsoberhaupt würde dann immer noch Charles der Dritte heißen? Also nur so als kleiner Tipp für die Amerikaner. Also es ist so, das ist so herrlich. Das ist so, nee, und jetzt würden die auch Deutsch, würden wir denen natürlich Deutsch reden, wo du denkst, ja, euch gibt's halt gar nicht. Also, naja. Ja, es ist halt alles nicht so einfach. So, ich habe dir ein weiteres Wort mitgebracht. Also wahrscheinlich eine Sprache, die ich besser aussprechen kann als Französisch. Und das Wort heißt Donald Kutschasas. Donald Kutschasas. Donald Kutschasas. Das sind noch zwei Wörter. Nein, Donald Kutschasas. Ein Wort. Das klingt wie der kroatische Türsteher. Donald Kutschasas. Kutschasas. Hinten ein Sch. Auf jeden Fall. Donald Kutschasas. Kutschasas. Kutschasas. Kutschasas. Sascha Gabor. ja. Donald Sascha Gabor. Okay, das ist, ich würde sagen, kroatisch, serbokroatisch, so in der Ecke würde ich das Nope. Es ist ungarisch. Man schreibt es auch total anders, als man es ausspricht. Okay. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, mir die ungarischen Ausspracheregelungen drauf zu schaffen. Aber, okay, Donald ja. Kutschasas. Kutschasas, ja, genau. Und man schreibt es halt Kaksatsas. Es ist sehr kompliziert. Ungarisch ist eine sehr wilde Sprache, habe ich wieder mal festgestellt. Okay, das ist in dem Fall das traurige Gefühl, das man hat, wenn man sieht, dass Viktor Orban schon wieder eine Wahl gewonnen hat. Nee, lass mal ernsthaft überlegen. Was könnten die Ungarn? Es ist die Enttäuschung darüber, dass das eigene Gulasch dann doch wieder zu mild geworden ist und die Schwiegermutter unverrichteter Dinge unverendet nach Hause zurückkehren kann. Mhm. Nee. Okay. Nee, dann nicht. Aber es ist sehr, sehr nachvollziehbar. Also das Gefühl hatten wir alle schon, die wir mit einer ungarischen Schwiegermutter gesegnet sind. Zum Glück habe ich keine ungarische Schwiegermutter. Hui. aber das Wort Donald Kutschasas heißt das übersetzt wegen der kleinsten Kleinigkeit ausflippen oder heißt es B, chronisch Geldsorgen haben oder heißt das ungarische Wort Donald Kutschasas mit Oberbekleidung, aber unten ohne herumlaufen? Wenn man, ich sage jetzt einfach mal C, weil es einfach so herrlich skurril ist, weil ich mir gerade vorstelle, dass das ja tatsächlich eine Erklärungsbedürftigkeit ist. Also warum lässt du dein Lörres oder deine unten rumbommeln und hast obenrum aber was an, was übrigens eigentlich logisch erscheint, weil der Torso ja quasi dadurch gewärmt wird und einfach nur die Extremitäten frieren. Aber ja, ich würde nehmen jetzt C. Ich habe mir diese Frage auch gestellt, in welchen Situationen dieses Wort zur Anwendung kommt. Aber offenbar wird es wirklich gebraucht. Naja, das ist die Homeoffice-Option. Ja, das könnte natürlich sein. Du hast obenrum einen Anzug an und untenrum sitzt ein Lörres ja. Hängend. Das ist sehr klug. Und tatsächlich, du warst mit dem Namen auf der richtigen Fährte auf jeden Fall. Da steckt ja tatsächlich Donald drin. Und das Wort Donald Kutschasas leitet sich tatsächlich von der Tatsache ab, dass Donald Duck ja einen Matrosenanzug obenrum trägt, aber keine Hose. Ah, oh, ja, schön. Ja, ernsthaft? Ja. Geil. Das war tatsächlich, das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten, mein liebstes Wort auf der Liste. Gut, wir sind bei 8 durch ja. In 7 Punkte. Und das nicht nur, weil ich so viel Spaß daran hatte, die Aussprache zu lernen. Das nächste Wort ist sehr viel kürzer, aber auch das Ungarische ist ja nach dem Deutschen das Wort, die Sprache mit den längsten Wörtern. Das nächste Wort ist Jajus. Chayus. Chayus. Das würde ich schieben Richtung Nordslawisch oder Russisch. Chayus. Also die russische Hymne geht ja los mit Chayus Nirushimi. Daher würde ich Chayus, ja, so ins Nordslawische, so polnisch-tschechisch schieben. Ich hätte dir für beides keinen Punkt geben können, weil es tatsächlich sehr weit weg ist und es ein indonesisches Wort ist. Ah! Gut. Chayusni, Indonesia, lalala. Übrigens eine schöne Geschichte dazu. Die Russen haben ewig in 3 Tage nach dem Fall der Sowjetunion mit ihrer neuen Hymne gefremdelt. Mhm. Und was war einer der ersten Moves, die Putin gemacht hat, als er an die Macht kam? Er hat die Sowjethymne wieder eingeführt. Er hat die Sowjethymne genommen und umgedichtet. Also einfach nicht auf die große Sowjetrepublik, sondern auf die große Ding. Das ist hervorragend Propaganda gewesen. Die Leute fanden es auf einmal viel, viel schöner und viel, viel toller. Und ja, also wer da dachte, eine Hymne umändern, warum denn? Der Move hat geklappt. Der Move hat verfangen. Ja. Na, wusstest du übrigens, dass auf dem russischen Wappen, wo wir gerade bei Russland sind, 3 Kronen sind? Nee, das wusste ich bislang nicht. Ja, und eine der Kronen steht für? Eine der Kronen steht wahrscheinlich für die Kiewer Rus. Na, eine der Kronen steht für Großrussland. Okay. Eine der Kronen steht für Belarus und die dritte steht für die Ukraine. Okay. Ja. Also so viel zum Eroberungsplan. Er ist schon in der Flagge. Du musst auch nur die deutsche Hymne hören und du weißt, wo sie hin wollten. Ja, also Gerüchte halber hat Adolf Hitler auch irgendwie mal so ein Buch geschrieben. Nein, ich will nur drauf raus. Also als die deutsche Hymne ja von der Maas bis an die Memel, vom Edge bis an den Belt in Kraft gesetzt wurde, also als dieses Lied zur Hymne erhoben wurde, waren die Ausmaße ja schon längst nicht mehr so. Und im Grunde hat man damit ja quasi so einen Eroberungsplan in seiner Hymne gehabt, was auch durchaus ein bisschen fragwürdig ist. Deswegen, naja. Mhm. Judy, schieß los. Genau. Chayus. Chayus. Chayus ist, Chayus. Das ist das Gefühl, das du hast, wenn du in Indonesien auf die Karte blickst und merkst, dass es so viele Inseln dort gibt, dass du gar nicht eine Lebzeit dafür aufbrauchen kannst, alle wirklich besiedelt besuchen zu können. Hm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Wort, das man im Indonesischen hat und regelmäßig anwenden muss. Aber dieses Wort ist leider nicht Chayus. Okay. Aber mein Angebot an dich bedeutet Chayus. Bedeutet es ein so schlecht erzählter Witz, dass man über die schlechte Performance lachen muss? Oder bedeutet es B, das zufriedene Gefühl, wenn man beim Friseur seine neue Frisur sieht? Oder bedeutet das indonesische Wort Jayus die guten Argumente, die einem erst nach der Diskussion einfallen? Ah, das ist gemein. Die sind alle gut. Wobei A und B sind, A und C sind relativ. Das, wo ich denke, es könnte es sein. Chayus. Das Schöne ist, es ist so, du kannst eh nur tippen, weil du eigentlich so den, also gerade bei Indonesisch kannst du überhaupt nichts herleiten. Mhm. Also die Frisur würde ich mal weglassen, weil, Du hattest dieses Gefühl noch nie. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ja, ich habe ein Bad Hair Life. lass mal überlegen. Die guten Argumente fallen einem erst immer nachher ein. Und was war das andere? Na, also entweder bedeutet es dann ein so schlecht erzählter Witz, ach so, dass man über die schlechte Performance lachen muss. Ich hab's. Jayus bezeichnet die guten Argumente, die einem erst nach der Diskussion einfallen. Ja, nach Spontanität heißt es ja auch, also es gibt im Deutschen dieses spontan ist oder schlagfertig ist, was einem nach dem Gespräch einfällt. Ja. Deswegen würde ich A tippen, weil das B, das C ist quasi eigentlich einem deutschen Begriff nachempfunden. Ja. Also es ist der schlechte Witz, der dadurch lustig wird, dass er schlecht erzählt wird. Genau, wenn der Witz so schlecht erzählt wird, dass man über die schlechte Performance lachen muss. Richtig. Und das fand ich eigentlich ein sehr charmantes Wort. Ich finde, es ist schön, dass sowas ein eigenes Wort hat. Das gibt's auch im Deutschen. Okay. Mario Barth. Oh, das sind aber zwei Wörter. Außerdem kann ich über Mario Barth nicht lachen. Naja, stell dir vor, da sitzen 80.000 Leute extra dafür bezahlend im Olympiastadion. Das ist schon lachhaft. Nein, du hast das richtig gesagt. Also die sitzen da im Olympiastadion und werden dafür bezahlt, dass Menschen auf einer Bühne in irgendeiner Sporthalle stehen und da Leute im Publikum sitzen, die dafür bezahlt werden, dass sie jubeln und klatschen. Das hatten wir auch schon mal in der Geschichte. Okay. Aber gut, wir wollen ja nicht politisch werden an dieser Stelle. Deshalb gehen wir ohne weitere Umschweife zum nächsten Wort und das ist Tingo. Tingo. Tingo. Tingo. Ach so, ganz kurz, du hast jede Sprache aber nur einmal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jede Sprache nur einmal habe. Lass mich das kurz durchgehen. Ja, ich habe tatsächlich jede Sprache nur einmal, damit das auch ein bisschen ab... Ich hätte zwar auch einfach 20 japanische Begriffe mitbringen können, aber das wäre zu einfach gewesen. Die wäre ja in der Bloggeria irgendwie schnell nachlesbar gewesen. Tingo. Also Tingo ist weder... Ist weder Italienisch noch Spanisch noch Französisch noch Englisch. Tingo. Tingo. Tingo de la noche. Kann auf jeden Fall einen Schlager draus machen. Okay, also ganz Südamerika fällt weg. Mexikanisch ist es auch nicht. Spanisch, Mexikanisch ist ja Spanisch. Ja. In der Logik, ne? Okay, gut. Dann bleibt ja gar nicht mehr so viel auf der Welt. Wir haben ja nur noch 80 Millionen Sprachen. Tingo. Tingo. Tingo ist kroatisch. Nee, ist es leider nicht. Und du warst mit Südamerika ziemlich gut dran, eigentlich. Tingo ist nämlich ein Wort aus der Sprache Rapa Nui, was die Sprache der Osterinseln ist. Oh, okay. Okay, gut. Tingo auf den Osterinseln. Mhm. Das beschreibt das Gefühl, das beschreibt den Zustand, den du hast, wenn du die lustigen Köpfe auf der Osterinsel betrachtest. Mhm. Diese Zufriedenheit auf die eigene Kultur. Das ist fast ein bisschen so eine Art Nationalstolz. Ja, okay. Nee, leider auch nicht richtig. Aber ich habe dir wieder drei Angebote mitgebracht. Bedeutet Tingo A. Wenn jemand nur für sich selbst unbeobachtet vor sich hin tanzt. Mhm. Oder B. Wenn man eine Wegbeschreibung sofort wieder vergisst, nachdem man sie erhalten hat. Oder beschreibt das Rapa Nui-Wort Tingo, wenn man sich einen Gegenstand leiht und nie wieder zurückgibt. Also Tingo ist nicht Tango. Das ist richtig. Deswegen ist A schon mal nicht. Dinge leihen und nicht zurückgeben? Oder was war das Zweite? Das Zweite ist, wenn man eine Wegbeschreibung sofort wieder vergisst, nachdem man sie erhalten hat. Das ist sehr schön, dass du ausgerechnet das nochmal nachgefragt hast. Vielleicht war es ja Taktik. Ja, ich würde tatsächlich Tingo als die Wegbeschreibung vergessen, nachdem man sie bekommen hat. Weil das ist so ein Klassiker, den hat man eigentlich, oder? Also dafür brauchst du tatsächlich ein Wort gelegentlich. Dass du sagst, ich habe wieder ein Tingo. Entschuldigung, Tingo, könntest du es mir nochmal erklären? Mhm. Also ich habe tatsächlich auch sehr viele Gegenstände mal geliehen und nie wieder zurückgegeben. Ich kann auch dafür ein Wort gebrauchen. Und auch im Rapa Nui ist man der Meinung, dass man genau dafür ein Wort braucht. Dinge leihen und nicht zurückgeben? Ja, und die dann so in den eigenen Haushalt integrieren. Ja. Ich überlege gerade, dass das könnte... Ich weiß sogar noch, irgendwer hat eins meiner Universitätsbücher, Fertigungstechnik. Das hat sich jemand geliehen, der später auch Fertigungstechnik gebraucht hat, hat sich's geliehen und mir nie zurückgegeben. Möchtest du an dieser Stelle die Person outcallen, damit du es endlich zurückkriegst? Nein. Okay. Ich glaube nicht, dass er unseren Podcast hört. Ja, aber Outcall wäre ja trotzdem okay. Vielleicht haben wir ja Elite-Bombatantinnen, Elite-Bombatanten oder Elite-Bombatunten, die die outgecallte Person kennen. Und nein, ich könnte jetzt zwar Benz sagen, aber wenn ich den Klarnamen sage, wäre es blöd. Okay. Dann lassen wir das an dieser Stelle und gehen zum nächsten Wort über. Und das Wort ist Ikzwapuk. Ikzwaguk. Ikzwapuk. Ikzwapuk. Genau. Ikzwapuk. Ikzwapuk. Ja. Okay. Ich gebe dir an dieser Stelle auch den Tipp. Möchtest du einen Tipp zur Sprache haben? Ja, klar, gern. Den habe ich an dieser einen Stelle, kann ich dir das mitbringen, dass ich mir, das ist das einzige Mal, wo ich mir aufschreiben musste, wie man die Sprache ausspricht. Toll! Ikzwapuk. Ja, ich hatte mir jetzt schon gedacht, das klingt schon so nach was, Der afrikanische Kontinent ist voll mit Sprachen und ja. Der asiatische Raum auch eigentlich. Ja. Ich würde jetzt einfach mal auf den afrikanischen Raum tippen. Mhm. Und das ist. Ich biete dir an, dass mir reicht das Land tatsächlich. Ja, ich hätte jetzt auch mehr nicht machen können. ich hätte jetzt vermutet. Es gibt ja mehrere größere Länder, unter anderem Südafrika, Nigeria, Kongo. Mhm. Ich würde es eher so Richtung Süden schieben. Ich würde das nicht im arabischen Raum verorten, also in diesem arabisch angelehnten Raum, also so Tunesien, Algerien, Libyen und Co. nicht. Mhm. Ja? Ich würde das Ganze tatsächlich mal nach Nigeria schieben. Ja. Das ist schön. Es ist tatsächlich eine Sprache vom amerikanischen Kontinent. Und zwar aus dem Inuktitut. Das ist eine Inuit-Sprache. Ja, gut. Ikzwapuk ist dann wahrscheinlich das Gefühl, wenn du dich darüber lustig machst, dass die Europäer glauben, die Inuit haben 50 Wörter für Schnee. Dabei sind es gar nicht so viele. Ja, genau. 49 davon beschreiben die unterschiedlichen Schattierungen, die der Schnee bekommt, wenn man reingepinkelt hat. Genau. nein, leider nicht. Aber vielleicht ist Ikzwapuk ja trotzdem ein Wort für ein Gefühl. Und zwar das Gefühl der ungeduldigen Erwartung auf eine Ankunft, während der man oft aus dem Fenster schaut. Oder bedeutet es B, bewegt sein von besonders starken Emotionen, ein Mix aus Lachen, Weinen und weiteren Gefühlsausdrücken, drücken. Oder beschreibt das Inuktitut-Wort Ikzwapuk eine Gruppe älterer Herren, die gemeinsam zusammensitzt und bedauert, dass die Jugend von heute nicht mehr das ist, was sie in ihrer Jugend noch war. Ich finde dieses ultra emotionale irgendwie schön. Dieses ultra emotionale, das ist so. Wenn der Inuit mal ausrastet. Ja. Ikzwapuk. Ja. Er hat wieder seinen Ikzwapuk. Genau, er hat wieder seinen Ikzwapuk. Lass den mal. Die älteren Herren, und was war das erste, das Gefühl, auf eine Ankunft zu warten? Das Gefühl der ungeduldigen Erwartung auf eine Ankunft, während der man oft aus dem Fenster schaut. Ikzwapuk. Ikzwapuk. Ja doch, dann nehme ich A. Dafür gibt's ein Pünktchen, das ist richtig, weil für eine Gruppe älterer Herren, die gemeinsam zusammensitzt und bedauert, dass die Jugend von heute nicht mehr das ist, was sie in ihrer Jugend war, dafür gibt's ja ein deutsches Wort. Heißt Stammtisch. AfD. Oder Stammtisch, ja. Es ist Tautologie. Genau. AfD, Stammtisch ist Tautologie. Ja, man kennt es. Zumindest in der sächsischen Schweiz. Ja, ich glaube, das ist deutschlandweit ein Phänomen. Kann dich da beruhigen. Die AfD ist auch hier stark. Übrigens, Flumsch heißt in der sächsischen Schweiz so viel wie Scheiße, Bier ist alle. Oh, auch das noch. Das ist ein universell einsetzbares Wort, wie mir scheint. Na klar. Okay. Scheiße, Bier ist alle und es ist noch kein neues Fass angestochen. Flumsch. Das ist sehr schlimm. So, wir haben nur noch zwei Wörter. Ja, und es steht 10 zu, ja. Ich habe 9 Striche hier, das kann... Echt? Ja. Okay, dann habe ich... Aber das ist Aufgabe für die Elite-Bombardantinnen und Bombardanten das und Elite-Bombardunden vor allen Dingen, das nochmal nachzuhören. Und also gefühlt brauche ich trotzdem noch 2 Punkte für mich zumindest. Also ich möchte jetzt bei jedem Wort zumindest einen Punkt schaffen. Okay, ja, das ist doch meine Ambition. Mal sehen, ob wir das schaffen. Das nächste Wort ist Scemomeciamo. Scemomeciamo. Scemomeciamo mit M-O hinten. Scemomeciamo. Genau. Okay, das ist aus dem arabischen Sprachgebrauch. Scemomeciamo. Ciamo. Scemomeciamo. Ist das ist arabisch und heißt Scheiße, mein Kamel ist schon wieder kaputt. Nein, Scemomeciamo. Ciamo. Ich würde das tatsächlich mal in den arabischen Sprachgebrauch. Ja. Dann musst du jetzt bei der Bedeutung punkten, weil das ist ein georgisches Wort. Ah, okay. Scemomeciamo. Das ist das genügsame Gefühl, wenn du einen CDU-Wahlwerbespot siehst. Und in diesem CDU-Wahlwerbespot will die Agentur den Bundestag darstellen, stellt aber das Parlamentsgebäude von Georgien dar. Und ich will dafür mindestens einen Bonuspunkt. Ich finde, wegen besonderer Kreativität hast du dir eh schon für jede Frage einen Bonuspunkt verdient. Schemo mit Schamo. Vor allem Scham, weißt du, die Scham der Deutschen. Schön! Okay, ja. Was könnte es denn bedeuten? A, B und C, bitte. A, B und C. Also bedeutet das Wort Scemomeciamo A. Nicht aufhören zu essen, obwohl man satt ist, weil es so gut schmeckt. Oder B. Das gute Gefühl, wenn einem gute Dinge passieren, die weitere gute Dinge auslösen. Oder beschreibt das georgische Wort Scemomeciamo, wenn zwei Menschen per Blicken ewig miteinander flirten, sich aber dann doch nicht gegenseitig ansprechen. Scemomeciamo. Also das zweite war irgendwie etwas zu kryptisch. Das gute Gefühl, wenn einem gute Dinge passieren, die weitere gute Dinge auslösen. Also quasi das Gegenteil von so einem Teufelskreis. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Ich hatte jetzt gerade... das wirklich in Ursache-Wirkung... Nee, das gute Gefühl, wenn einem gute Dinge passieren, die dann weitere gute Dinge auslösen. Ne? Anstatt schlechte Dinge, die weitere schlechte Dinge... Ja, aber ich hatte es als Kausalkette und das ist jetzt ja nicht nein. Zwingend. Also ja, ich habe mir bei jeder Bedeutung sehr viel Mühe gegeben. Also das hat ja alles... Okay, das hat alles... Wir haben das Gegenteil vom Teufelskreis, wir haben die Ansprechangst quasi. Genau, und wir haben nicht aufhören zu essen, obwohl man satt ist, einfach weil es so gut schmeckt. Wir kennen es alle. Ich bin erstaunt, dass es da im Deutschen kein Wort für gibt. Okay, die georgische Küche besteht aus georgischem Essen. Beispielsweise Fladenbrot gefüllt mit Hackfleisch, da wird sehr viel mit Beeren gemacht, also nicht mit den Brombeeren, sondern so mit Heidelbeeren, Blaubeeren, sehr viel Kräuter, gibt guten würzigen Wein. Es gibt in Stuttgart ein georgisches Restaurant tatsächlich, deshalb kann ich da ein bisschen Auskunft geben. Apropos Brombeeren, du kennst doch das chemische Element Brom. Ja. Weißt du, wie man Brom herstellt? Dass ein Element ist, stellt man das gar nicht her, sondern das kommt in der Natur vor. Ja, aber du kannst es auch gewinnen. Ja, okay, das stimmt. Dann muss man bei dem Preisausschreiben mitmachen, wo Brom der Hauptgewinn ist. Dann gewinnt nein, man. Nein, das ist ganz einfach. Jetzt für alle Chemiker mag ich schon aufpassen, wer Brom braucht. Du nimmst Brombeeren. Ja. Wirfst sie auf den Boden, also auf die Erde. Ja. Und da reagiert die Brombeere mit der Erde zu Erdbeere und du hast Brom. Danke mir später. Solche Sachen bekomme ich sonst nur per WhatsApp-Sprachnachricht. Das ist schön, dass mich das jetzt auch im Podcast verfolgt. Danke mir später. Falls ihr mal Brom braucht. Ja. Okay. Schamo mit Schamo. Also quasi Yam-Yam, Ansprechangst oder ja, naja. Ich würde jetzt, das ist halt alles möglich. Es ergibt alles so Sinn. Also du bräuchtest eigentlich für alles ein Wort. Das ist das Schlimme. Schemo mit Jamo. Siehst du, das ist der Grund, warum ich normalerweise keine Folgen vorbereite, weil da steckt dann sehr viel Invest immer drin. Ja, okay, also ich würde jetzt, das kannst du nur raten, wenn alles dreisinnig ist. Also es gab schon Dinge, da waren es eindeutiger nicht die Dinge, die sind. Schemo mit Jamo. Schemo mit Jamo. Schemo mit Jamo. Ich schwanke zwischen A und C. Ich nehme C. Der Flirt. Ja, also quasi so dieses beide trauen sich nicht, sich gegenseitig klar zu machen, aber flirten zumindest miteinander. Schemo me jamo. Schemo me jamo beschreibt das Gefühl, dass man nicht aufhört zu essen, obwohl man satt ist, einfach weil es so gut schmeckt. Was das Schlimme ist, das hatte ich als ersten Impuls, weil du das Schemo me jamo am Ende so quasi als Erklärung Schemo me jamo. Ja, okay, ich bin drauf reingefallen. Pech gehabt. Es tut mir leid, dass ich dich aufs Glatteis geschürt habe. Ja, aber wunderbar. Aber ich habe dir ein letztes Wort mitgebracht. Und dieses Wort ist Gigil. Gigil. Gigil. Gigil ist türkisch. Nein. Ja, oder halt arabisch. Auch nicht. Was? Nö. Gigil ist das Wort, das du benutzt, wenn du am Sonntag merkst, dass Samstag schon wieder vorbei ist und die Maloche schon wieder losgeht, weil du den siebten Tag auf den Samstag gelegt hast. Tja, bitte. Aber nein. Okay, Gigil. Das wird wieder irgendwas sein, wo ich nicht drauf komme. Aber ja, raus. Maybe. Gigil ist ein Wort aus dem Tagalog und Tagalog, ich glaube mit offenem O. Es ist eine der philippinischen Sprachen. Schön! Ach so, da musst du richtig aussprechen. Gigil! Wir haben leicht angefangen und dann schwer geendet. Gigil! Gigil, sage er wohl an. Was bedeutet wohl Gigil im Tagalog? Im Tagalog! Gigil im Tagalog! Das wäre auch ein Folgentitel. Gigil im Tagalog. Tja, aber leider schon für Flumpsch vergeben. Flumpsch. Der Dialog im Tagalog. Gigil. Was heißt auf den Philippinen Gigil? Es ist das tagalogische Wort für das Gefühl, Krieg der Sterne einmal gesehen zu haben und zu bedauern, es nicht noch einmal mit dem gleichen Gefühl ein erstes Mal sehen zu können. Weil wir ja, also was viele nicht wissen, aber auf den Philippinen ist ja neben dem Katholizismus vor allen Dingen Star Wars sehr weit verbreitet. Ja. Aber leider auch falsch. Ich habe dir ein letztes Mal drei ausgesprochen treffende Antwortmöglichkeiten mitgebracht, für die es alle drei eigentlich eigene Wörter braucht, aber nur eins ist richtig. Ist es Antwort A, bedeutet Gigil einen Spaziergang bei leichtem Wind, der einem in Gesicht und Haaren kitzelt? Oder B, sagt man Gigil, wenn etwas übertrieben süß aussieht, zum Beispiel mit Kindchenschema und flauschigem Fell? Oder benutzt man im Tagalog das Wort Gigil, um ein paar Snacks zum Abendessen zu beschreiben, die aber eigentlich nur eine Ausrede dafür sind, gemütlich ein paar Gläser Alkohol zu trinken. Da brauche ich nicht lange überlegen. Es ist C. Wobei ich tatsächlich A und B sehr schätze, weil Gigil, also im Sinne von dieses Kindchenschema hat schon sowas und putzig, tralala, auch. Also, aber nee, es ist tatsächlich die kleinen Snacks, die man sich macht, um sich dann aber wegzulöten. Dafür gibt es bestimmt auch ein Wort im Tagalog, aber ist es nicht Gigil, sondern Gigil ist tatsächlich, wenn etwas übertrieben süß aussieht, zum Beispiel mit Kindchenschema und flauschigem Fell. Ah ja. Ja, ich würde jetzt gern meine Katze Polly als Beispiel benutzen, aber leider hat Gott ihr einen Gesichtsausdruck geschenkt, da ist Kindchenschema nicht möglich. Man stelle sich einfach die süßeste Katze der Welt vor. Und sie rennt aber mit der Fresse durch die Gegend, als wäre sie in der sächsischen Schweiz aufgewachsen. Und man wäre ihr stundenlang auf den Schwanz getreten. Ja, genau. Und statt Rolf Zukowski gab es zum Einschlafen immer Alice Weidel singt Kinderlieder. Ja. Sehr das schön. Das ist in diesem Tagalog das Wort Gigi. Wow. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Quiz. Hattest du Spaß daran? Ja, klar. Ich wusste ja, dass es kommt und ich habe mich extra nicht vorbereitet. Ich hätte ja so viel Quark mich vorbereiten können, aber ich habe es echt absichtlich nicht getan. Ja, wahrscheinlich hätte es gereicht, dass du, wenn du drei Artikel gelesen hättest, hättest du alle meine schönen Wörter auch gefunden, aber ja, das freut mich. Ja, du hast erbauliche 9 Punkte. Aber du hast natürlich, ich würde sagen, du hast schon... Hä? Ich hab 10. Nein, du hast 9 Punkte und du hast die 39 Punkte der Herzen, also die 30. Ja, aber ich habe doch den Bonuspunkt bei Georgien auch noch bekommen. Die 30 Punkte schenke ich dir einfach an dieser Stelle. Ich hab doch den Georgien-Punkt noch bekommen. Ich kann das machen, weil ich das will. Ich habe den Georgien-Bonuspunkt bekommen. Dann hast du 10 Punkte. Dann schenke ich dir einfach nur 29 Punkte noch und dann hast du 39 am Ende. Ha. Ja. So, ja, dann von dieser Stelle auch schon mal vielen, vielen Dank und du hast doch sicherlich für unsere Elite-Vombatantinnen und Elite-Vombatanten noch ein Wort, das du ihnen als Aufgabe geben möchtest. Also nenn doch mal ein Wort, das es im Deutschen dringend braucht und die Elite-Vombatantinnen und Elite-Vombatanten liefern dir ein Wort dafür. Es bräuchte im Deutschen ein Wort für Klassenkampf, der durch sozialdemokratische Parteien verhindert wird.